Lampong. Bis bulu bis kontur Paris, rekasane sang iki wis. Bis bulu bis kontur Paris, kekere kek awis. Jaya nyo, moga potong.